ORAD.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One-App-A-Day-Folge mit einer Android-App, wo ich vorweg sagen muss, die macht genau das, was sie soll. Sie hat allerdings Werbung, die teilweise wirklich nervt. Habt ihr eine Empfehlung für eine App, die das macht, die keine Werbung hat? Bitte in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn der Entwickler wirklich In-App-Kauf bieten würde, um die Werbung zu entfernen, irgendwie 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro, wäre ich tatsächlich bereit zu zahlen. Die Rede ist von Point Blur, in Klammern dahinter verschwommen. Erforderliche Android-Versionsnummer 3.0 oder höher, aktuelle Versionsnummer der App 6.0.0. Und bei 30.827 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,3 Sternen. Das ist die beste Anwendung für unscharfe Fotos. Sie können ganz einfach verwischen, Verarbeitung in einem Teil der... Ich lese das nicht vor, das ist echt durch den Übersetzer gedreht. Es ist ganz einfach. Ihr öffnet ein Bild in der App und dann könnt ihr Teile davon verpixeln. Entweder Musikmuster oder halt geblurrt, einfach dieses Verschwommene. Irgendwie, wenn ihr, keine Ahnung, Kennzeichen nicht zeigen wollt, Gesichter von euren Kindern nicht zeigen wollt oder sonst was. Geht ganz einfach, geht ganz schnell, geht ganz wirklich super. Klare Download-Empfehlung meinerseits für Point Blur verschwommen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.